spielt im grünen Tal, wo ich beim ersten Frühlingsstrahl einst auch so glücklich war, so glücklich war. Wo ich an ihrer Seite ging, so traulich und so den schönen Himmel blau und hell, und sie im Himmel sah, und sie im Himmel Frühling schon aus Knosp und Blüte blickt. Nicht alle Blüten sind mir gleich. Am liebsten pflückt ich von dem Zweig, von welchem sie gepflückt, von welchem sie gepflückt. Denn alles ist wie damals noch. Die Blumen, das Gefild, die Sonne scheint nicht minder hell, nicht minder freundlich wehmt im Quell. Das blaue Himmelsbild, das blaue es wechseln los und schreit, vorüber flieht der liebe Glück, und nur die Liebe bleibt zurück, die Lieb und ach, das Leid und ach.